Es ist 18 Uhr. Radio Essen. Die Nachrichten. Mit Lars Kosmeck, guten Abend. Die Debatte um die Impfpflicht geht weiter. 5 Männer wegen Havala Banking zu Haftstrafen verurteilt und das Wetter, die Nacht wird kalt bei 0 bis 4 Grad. Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen weiter. Immer mehr Bundesländer verschärfen deshalb ihre Regeln. In NRW gilt ab morgen im gesamten Freizeitbereich die 2G-Regel, kündigte Gesundheitsminister Laumann an. Ausnahmen gibt es beim Friseur, bei Trauungen und Beerdigungen. Dort dürfen auch Ungeimpfte hin, wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen können. Und auch die Debatte über eine allgemeine Impfpflicht nimmt immer mehr an Fahrt auf. Thomas Brock berichtet. Der Druck auf die Politik wird immer größer. Deshalb scheint nun auch das möglich, was eigentlich immer ausgeschlossen wurde, die Impfpflicht für alle. Denn, sagt etwa Hessens Regierungschef Bouffier, wir wissen jetzt einfach mehr und wenn wir uns geirrt haben, dann können wir es auch sagen. Schnell wird sie ohnehin nicht kommen. Die Impfpflicht könnte dann aber helfen, dass zumindest im neuen Jahr weitere Corona-Wellen verhindert werden können. Zur Umsetzung heißt es bislang, wer sich trotz Pflicht nicht impfen lässt, der wird nicht zwangsweise zum Arzt gebracht, muss aber mit einem Bußgeld rechnen. Ab morgen gelten auch schärfere Regeln in Bussen und Bahnen. Fahrgäste müssen dann geimpft, genesen oder getestet sein. Andernfalls müssen sie an der nächsten Station aussteigen. Die Deutsche Bahn hat angekündigt, die 3G-Nachweise stichprobenhaft während der Fahrt zu kontrollieren. Zuständig seien dafür die eigenen Sicherheitsdienste sowie Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter. Die Bahngewerkschaften EVG und GDL kritisieren das und fürchten eine zusätzliche Belastung der Mitarbeiter. Wegen organisierter Kriminalität hat das Landgericht Düsseldorf 5 Männer zu teilweise mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Angeklagten hatten mehr als 170 Millionen Euro an der Steuer vorbei in die Türkei transferiert. Jetzt müssen sie für bis zu 4 Jahre und 2 Monate ins Gefängnis. Marc Pesch hat die Einzelheiten. Monatelang wurde hier in Düsseldorf im sogenannten Hawala-Prozess verhandelt. Letztlich legte der mutmaßliche Drahtzieher ein Geständnis ab. Der Juwelier aus Meerbusch mit Geschäftssitz in Duisburg sagte, er habe gewusst, dass Hawala-Geldtransfers in Deutschland verboten seien. Er habe jedoch nicht damit gerechnet, dass die Ermittlungsbehörden dies als organisierte Kriminalität einstufen würden. Das Geld war in verschiedenen Juweliergeschäften in ganz Deutschland eingezahlt und später auf einem Basar in Istanbul wieder ausgezahlt worden. Laut Urteil werden die 174 Millionen Euro nun eingezogen. Im Flüchtlingskonflikt mit Belarus hat sich EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen für erweiterte Sanktionsmöglichkeiten ausgesprochen. Die EU-Kommission schlage eine schwarze Liste für alle Transportunternehmen vor, die sich an Menschenhandel und Schleuserkriminalität beteiligen, sagte von der Leyen im Europaparlament. Der Gesetzesvorschlag sei dem Parlament und den Mitgliedstaaten vorgelegt worden. Die EU wirft dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, gezielt Migranten an die Grenzen der Mitgliedstaaten Polen, Lettland und Litauen zu schleusen, um Vergeltung für Sanktionen zu üben. Und das waren die Nachrichten mit Lars Kosmeel. Das Wetter. An der Radio Essen Wetterbude in Haidhausen ist es immer besonders kalt. Aktuell 4 Grad in der Essener Innenstadt, 5 Grad und grau ist der Himmel heute. Die Nacht bleibt bewölkt und um die 4 Grad kühl. Morgen treiben sich weiter graue Wolken am Himmel rum. Es wird kaum wärmer, höchstens 6 Grad. Aber weniger Regen als heute früh immerhin. Es bleibt trocken und wird im Laufe der Woche dann kühler. Und hier ist der Radio Essen Verkehrsservice. Liebe Autofahrer, es gibt noch Staus, da steht ihr drin. Das dauert auch noch ein bisschen, zum Beispiel auf der A40 Duisburg Richtung Essen. Zwischen Mülheim-Heißen und Essen-Zentrum 4 Kilometer stockender Verkehr, etwa 10 Minuten Zeitverlust. Auf der A43 Wuppertal-Recklinghausen zwischen Bochum-Gerte und Kreuzherne 5 Kilometer stockender Verkehr. Und auf der A52 auch ordentlich was los, Düsseldorf Richtung Essen viel Verkehr. Vor allem zwischen Essen-Süd und Dreieck-Essen-Ost wieder ein Rückstau von 2 Kilometer. Dann im Essener Stadtverkehr auf der Rodenseelstraße hat es vor einer Stunde gekracht. Kreuzung Wattenscheider Straße, ein Unfall. Da kann es noch zu Behinderungen kommen. Das meldet uns Radio Essen Verkehrsmelder Sebastian. Vielen Dank dafür. Und ein Blitzer von Leonhard, auch einer von den fast 4000 Radio Essen Verkehrsmeldern. Der sagt, es wird geblitzt auf der Überruhrstraße in Richtung Hinsel. Fahrt bitte überall vorschriftsmäßig. Radio Essen, der Talk. Eine knappe Stunde lang geht es jetzt hier bei Radio Essen um die drängendsten Fragen zum Thema Corona-Pandemie. Impfstoffe und Boosterimpfungen, Ansteckung und Immunsystem, die Lage in den Krankenhäusern und was wir jetzt eigentlich noch tun können, damit alles nicht noch schlimmer wird. Ich bin Christian Pflug und versuche, eure Fragen zu ordnen. Danke für die vielen Themen und auch persönlichen Fragen. Ihr könnt gerne noch teilnehmen. Das geht jetzt noch über WhatsApp oder die Radio Essen App mit einer Sprachnachricht. WhatsApp-Nummer 0201 245 8585. Live zu Gast im Studio sind Dr. Andreas Grundmeier von den Evangelischen Kliniken Essen-Mitte, Leiter der Notfallmedizin und damit Corona-Einsatzleiter seit, ja muss ich so sagen, 20 Monaten. Hallo Herr Grundmeier. Schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Und wir haben wieder einen Experten-Doppelpack. Ebenfalls wieder mit an Bord ist Dr. Georg-Christian Zinn, Hygieniker, auch in den genannten Essener Kliniken und Direktor des Instituts Bioscientia. Herr Zinn, ich grüße Sie. Guten Abend. Und man muss erst mal sagen, von Akustik, wir haben alle drei Masken auf. Wir machen das hier im Studio. Das ist zwar groß, aber nicht so groß. Und die Sicherheit geht vor. Wir werden auch nachher noch sagen, ja, wir sind geimpft, aber wir machen es trotzdem. Und deswegen klingt vielleicht das eine oder andere Mal es ein bisschen anders als sonst. Aber ich glaube, man kann uns gut verstehen. Das vielleicht noch mal nebenbei. Wir haben zwar hier Scheiben und Ähnliches und haben darüber berichtet, aber bei drei Menschen im Studio sind wir da schon mal ein bisschen vorsichtiger. Vielleicht die Radio Essen hören, wissen auch, wir sind auch morgens wieder getrennt. Also zum Beispiel der Kollege Christian Banja ist in einem anderen Studio, die Nachrichten kommen aus einem anderen Studio und das hat ja natürlich auch seine Gründe. So, jetzt kommen wir zu den Fragen. Herr Zinn, Sie kommen viel in Deutschland rum. Erstmal die Frage, wie bewerten Sie die Situation aktuell? Ja, die Situation, man kann es, glaube ich, aus meiner Sicht nicht anders sagen, ist dramatisch vor allen Dingen in einigen Bundesländern, Südosten, Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen, Brandenburg, da ist der Sturm wirklich schon am Peitschen und wir müssen uns darauf einstellen, dass er wahrscheinlich auch zu uns hochzieht. Essen hat eine 7-Tage-Inzidenz jetzt noch von über 200, die genannten Regionen haben ja teilweise 600, 800, über 1000 Inzidenz. Und trotzdem, bis zum Wochenende war das tägliche und soziale Leben ja kaum eingeschränkt, wenn man so rausguckt. Ein Fehler? Ja, ich glaube, das ist ein Fehler, auch wenn es natürlich für uns alle nach Weihnachtsmarkt gelüstet praktisch und wir gerne wieder am öffentlichen Leben teilnehmen wollen, was wir letztes Jahr um die Zeit nicht hatten. Aber wir müssen uns klar machen, wir müssen auch das soziale Leben wieder einschränken und nicht alles, was erlaubt ist, ist auch zurzeit richtig schlau. Warum steigen die Werte so rasant, obwohl ja rund 70% der Menschen vollständig geimpft sind und so rund vielleicht 10% sind ja auch genesen oder immunisiert? Naja, man muss, also das sind Rechenbeispiele. Einerseits haben wir wirklich noch nicht unerhebliche Teile der Bevölkerung, etwa 30% der Bevölkerung, die noch nicht geimpft sind, die auch sich infizieren können. Und man muss dazu Gott sei Dank auch sagen, viele, die infiziert sind, vor allen Dingen die Kinder, sind nicht krank, aber sie sind infiziert und gehen in diese hohen Inzidenzzahlen mit ein. Und andererseits sehen wir natürlich auch, dass eben auch teilweise Ungeimpfte das Virus weitertragen können. Und ab einem gewissen Punkt an Infizierten ist das dann so ein sogenanntes exponentielles Wachstum. Man kann das so mit so einem rollenden Schneeball am Berg vergleichen. Irgendwann wird der Schneeball immer größer und ist immer schwieriger aufzuhalten. Und gerade in so einer Situation befinden wir uns gerade. Jetzt mal ehrlich, haben Sie damit gerechnet? Diesen Termin hier heute haben wir eigentlich vor 2 Monaten gemacht. Und viele Virologen und Intensivmediziner sagen ja, da ging es wieder offenen Auges in die vierte Welle. Und Sie, Herr Dr. Zinn, haben uns Anfang Juni im Podcast Essen im Ohr schon Folgendes gesagt auf die Frage, wie der Herbst 2021 wird. Also der nächste Herbst wird nochmal spannend. Wir müssen schauen, das hängt vor allen Dingen mit der Impfquote zusammen. Wie viele Leute werden wirklich praktisch einen Vollschutz haben. Wir werden ganz sicher auch sicherheitshalber immer noch Masken tragen. Wenn ich mich irre, und es ist schon ab November ein ganz normales Weihnachtsfest mit Umarmungen und Weihnachtsfeiern, dann irre ich mich unheimlich gerne. Soweit dieser Ausschnitt. Wie frustrierend ist es, dass nun eigentlich alles noch schlimmer kommt? Ja, es ist sehr frustrierend, zumal jetzt die Aussage, die Sie eben gespielt haben, war im Juni. Spätestens seit September wussten wir, dass auch eine gut durchgeimpfte Bevölkerung wie in Israel eine große Welle erreichen kann aufgrund des Nachlassens des Impfstoffes. Und eigentlich seit September wussten wir, dass wenn wir es nicht schaffen, große Teile der schon geimpften Bevölkerung zu boostern, dass sowas wahrscheinlich kommt. Und das ist jetzt leider eingetreten. Boostern und Impfen wird ein großes Thema natürlich sein jetzt in unserem Expertentalk in der Stunde. Ich bringe mal Dr. Grundmeier ins Spiel. Ja, der Blick der Politik geht ja oft Richtung Intensivstationen, aber auch Hospitalisierungsrate. Sie sind ein Mann der Praxis. Ist die vierte Welle an den Kliniken Essen-Mitte und in Ihrem Bereich schon deutlich spürbar? Es beginnt so langsam, muss man sagen. Das ist ja das alte Phänomen, dass sich sozusagen die Entwicklung, die draußen stattfindet, immer mit einem Verzug von 10 bis 14 Tagen in den Praxen und dann auch in den Krankenhäusern entsprechend darstellt. Und wir haben in der letzten Woche unter den Essener Krankenhäusern, stimmen wir uns ja wöchentlich ab und haben wir noch gesehen, dass wir weitestgehend eine Seitwärtsbewegung hatten. Aber wir haben so das Gefühl seit ein, zwei Tagen, dass es jetzt auch sozusagen in den Essener Krankenhäusern zunimmt. Ganz aktuell kann ich Ihnen die Zahlen mitbringen. Für die Essener Krankenhäuser insgesamt haben wir 71 Patienten, die wir stationär behandeln. Und von diesen sind 40 auf den Normalstationen und 31 Patienten befinden sich auch hier in Essen auf den Intensivstationen der Krankenhäuser. Momentan wird ja am Universitätsklinikum an den Intensivstationen gestreikt. Rechnen Sie da auch noch mit mehr Arbeit? Belastet das zusätzlich? Ja, das hat mehrere Aspekte. Die Universitätsklinik ist ja als Maximalversorger in ganz vielen Bereichen entsprechend tätig. Und wir selber merken es natürlich in den Bereichen, die wir auch haben und auch anbieten, gar nicht so sehr in den Intensivstationsbereichen, aber schon im Bereich der Notaufnahme, dass doch auch über den Rettungsdienst mehr Patienten zu uns kommen. Wie viele Intensivbetten ließen sich noch freiräumen und was bedeutet das letztendlich, wenn die Welle auch über Essen schwappt? Wie viel müssen Sie da Operationen oder andere Dinge absagen? Geht das überhaupt? Das ist ein ganz komplexes Geschehen. Wie Sie es gerade schon angedeutet haben, sind wir ja auf der einen Seite den Menschen verpflichtet, die jetzt in der Tür stehen, vor der Tür stehen, auch mit Nicht-Covid-Erkrankungen, die gehören ja auch versorgt. Und gleichzeitig müssen wir natürlich zusammen mit den anderen Essener Krankenhäusern auch den Anstrom, den möglichen Anstrom eben der Covid-Patienten behandeln. Ich glaube, das müsste eigentlich mittlerweile auch klar geworden sein im politischen Diskurs. Leider kommt es eben am Ende noch nicht in der Praxis an. Die Räume, die Maschinen, die Geräte sind in einem hochreichen Land, sage ich jetzt mal, wie Deutschland eigentlich, ich sage das mal vereinfacht, gar nicht das Problem, sondern der Human Factor, die Menschen, insbesondere die Krankenschwestern und die Ärzte, und da werden wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, haben wir noch eine prekäre Situation. Also in einem Krankenhaus Intensivbereiche zu erweitern, kein großes Problem, eher das Problem, die dann auch zu bespielen. Es gibt ja viele Zahlen, die dann sagen, wie viele Betten sind noch frei und ähnliches. Dann gibt es die Hospitalisierungsinzidenz. Ist das ein Maßstab, mit dem Sie... Ganz schwierig, auch in der Notfallmedizin umstrittener Wert, in der Diskussion auch. Im Grunde beschreibt dieser Wert ja auf 7 Tage bezogen, auf 100.000 Einwohner bezogen, wie viele Menschen kommen mit einer Covid-Erkrankung in das Krankenhaus. Und das ist natürlich, und das ist der Haupteinwand, den wir als Praktiker haben, das ist natürlich ein sehr später Wert, weil wir messen quasi die Gruppe der Patienten, wenn sie im Krankenhaus sind. Und bei den anderen Werten hat man den großen Vorteil, dass ich schon vorher messe und mit einem gewissen Zeitverzug dann sehen kann, wie die Kapazität in den Krankenhäusern belastet werden. Ich glaube, dass das einfach, das ist meine persönliche Meinung, dass einfach die Inzidenzzahlen, die Sie gerade genannt haben, einfach für den Normalbürger so groß geworden sind, dass es politisch auch opportun war, jetzt noch einen weiteren Parameter zu bringen und heranzuziehen. Er hat eine gewisse Steuerungsmöglichkeit, das kann man ihm nicht absprechen, aber er steht mathematisch betrachtet für den Praktiker doch auf dünnen Füßen. Und wenn man sieht, wie viele Menschen sich anstecken, hat man zumindest erstmal eine Vorstellung, wie dann die Verläufe sind. Das sehen wir ja im Laufe der Zeit, aber da gibt es ja auch Erfahrungen, dass es eben doch noch viele sind, die dann bei Ihnen zum Beispiel in der Klinik oder auf der Intensivstation landen. Was erleben Sie auf den Intensivstationen? Sehen Sie Ungeimpfte, die sich ärgern, nicht geimpft zu sein? Oder haben Sie selbst da Diskussionen, dass es nur eine Grippe ist? Ja, wir haben in der Tat, das ist eine Besonderheit für die Klinik Essen-Mitte, aufgrund unserer Patientengruppen, wir sind ja im Bereich insbesondere der Tumorerkrankungen, im Bereich der psychiatrischen Erkrankungen und auch im Bereich der alten Menschen, der Altersmedizin unterwegs, sage ich mal. Und deswegen haben wir aus diesen Gruppen sehr viele Patienten, das wird Dr. Zinn oder ich auch gleich nochmal erläutern, das sind ja gerade die Gruppen, die dann auch geimpft eben und auch geboostert positiv werden. Insofern sind unsere Patienten überwiegend geimpft, ganz im Gegensatz zu den anderen Krankenhäusern und ganz im Gegensatz zum allgemeinen Trend. Aber das ist eine Sondersituation unseres Krankenhauses. Und hängt ja auch davon ab, wo das Krankenhaus ist. Also in Sachsen ist es zum Beispiel noch eine andere Situation, wo ja gerade mal so 50% der Bevölkerung jetzt vollständig geimpft sind, etwas mehr. Ja, 20 Monate Pandemie bei schwindendem Personal, Sie haben es angedeutet, die Lage ist deutschlandweit angespannt. Kein Tag ohne Warnung, auch durch bestimmte Berufsvertreter oder auch Pflegerinnen oder Pfleger selbst. Das wird in Ihren Stationen nicht anders sein. Wie halten Sie die Pflegerinnen und Pfleger, Ärzte und Angestellte auf den Intensivstationen dabei? Wie können Sie da noch motivieren? Das ist ein ganz schwieriges Thema. Das ist eigentlich ein alltägliches Thema, weil die mehrfachen Ankündigungen, gerade am Anfang der Pandemie, das geht nur bis Ostern 2021, das war ja mal so eine Ankündigung, im Sommer wird das vorbei sein, irgendwann wird das ganz vorbei sein, die haben sich ja alle nicht bestätigt. Und das ist natürlich ein erheblicher Motivationsschlag für die Mitarbeiter, wenn sie in solchen kurzfristigen Dimensionen denken. Deswegen geben wir in der internen Kommunikation auch ganz klar dahin, dass wir sagen, wir können gar nicht absehen, wann das Ende der Pandemie messbar ist. Das ist auch keine schöne Nachricht, aber zumindest ist es eine ehrliche Nachricht. Und man muss sich dann als Mitarbeiter in der Tat auch darauf einrichten, dass eben diese Dinge längerfristig laufen. Ich schätze, viele Politikerinnen und Politiker, egal ob alte oder neue Regierung, werden diese ehrliche Nachricht nicht gern so offen und deutlich aussprechen. Die Erfahrung haben wir ja schon gemacht. Vielleicht hört ja der eine oder andere kommunale oder Landes- oder Bundespolitiker zu. Was brauchen Sie jetzt in den Krankenhäusern, wenn Sie es hier öffentlich machen? Also es ist im Grunde ein ganzes Paket. Am Ende als Praktiker und als Realist muss man ja sagen, dass die Pandemie zwar einige neue Aspekte geschaffen hat, aber am Ende sind das die Dinge, die wir jetzt diskutieren, ja Dinge, die wir immer schon hatten. Ja, dass wir nicht genug Wertschätzung haben, insbesondere für das Pflegepersonal in den Krankenhäusern, insbesondere auf den Intensivstationen. Wenn man sich anschaut, unter welchen Bedingungen die Kolleginnen und Kollegen dort arbeiten, in Wechselschichtdiensten, das Ankündigen eben von Prämien, die dann doch nicht gekommen sind oder wenn sie gekommen sind, auch wieder erstritten werden mussten. Das sind ja alles Aspekte, die eben entsprechend nicht positiv waren. Ich glaube, es muss einfach von der Politik auch ein klares, messbares Bekenntnis eben zu diesem Pflege, insbesondere zum Pflegeberuf kommen und zu der Arbeit, die Kolleginnen und Kollegen dort leisten. Herr Dr. Zinn, was könnte das aus Ihrer Sicht sein, wenn Sie jetzt nicht mich, sondern einen Politiker gegenüberstehen hätten? Ja, also das eine tun, das andere nicht lassen. Ich kann das, was Herr Dr. Grundmeier gesagt hat, nur unterstreichen. Wir müssen akut was machen, aber ich glaube, der zweite Punkt ist, dass wir ein richtiges Programm starten müssen, wie wir die Pflege wieder attraktiver machen, wie wir Intensivkolleginnen und Kollegen ausbilden. Das ist ja nicht von heute auf morgen gemacht, sondern ich muss richtige Ausbildungsgänge, nochmal Zusatzausbildung machen. Und ich glaube, das kann nur ein nationales Programm sein. Die vorhandenen Intensivkräfte halten und auch wieder motivieren. Und das andere ist aber auch der Nachwuchs für alle, die Bevölkerung wird älter, da wirklich mit einem großen Programm, und da geht es nicht nur um Intensiv, sondern auch um Pflege, da einen Ruck zu machen, weil das Thema ist für uns als Experten nicht neu und hat nicht nur mit der Pandemie zu tun. Ich kann nur meinen Hut ziehen vor dieser Arbeit, nicht nur, weil ich im Krankenhaus meinen Zivildienst gemacht habe, sondern weil ich jetzt sehe, teilweise durch gut gemachte Reportagen auch, was da passiert und was da im Moment geleistet werden muss. Und die Angst davor, was noch kommt in den nächsten Wochen und Monaten, stelle ich mir auch wirklich schlimm vor. Und ich hoffe, dass wir da und die Politik einen Weg findet und dass Sie und alle, die da beteiligt sind, das gut überstehen und uns als Gesellschaft da eben auch mit rausbringen. Da müssen alle anpacken. Ich würde gerne mal so ein bisschen Richtung Impfen und Booster weitergehen, haben wir sehr viele Fragen zu. Vorab die Frage, haben wir eine Pandemie der Ungeimpften? Dieses Wort habe ich schon öfter gehört. Wir haben zu einem großen Teil eine Pandemie der Ungeimpften. Das ist das Problem jetzt mit dieser Delta-Variante, die wirklich Schneisen schlägt bei allen, die nicht durch eine Impfung geschützt sind. Was wir zusätzlich haben, und das lernen wir jetzt gerade dazu, ist natürlich, dass gerade bei den alten Schwachen, die auch als Erste zu Recht auch geimpft wurden, dass die Wirkung des Impfstoffes nachlässt. Und dazu muss man ganz klar sagen, Impfstoffwirkung lässt nach. Auch unser Tetanus-Impfstoff muss immer mal wieder aufgefrischt werden. Also das ist nichts Neues, nur dass es so schnell geht durch diese Delta-Variante, das wussten wir noch nicht. Und da lernen wir jetzt leider bitte dazu. Um in dieses Thema ein bisschen Feuer reinzubringen, wir haben einen sehr emotionalen Anruf eines Mannes, der seinen Namen nicht gesagt hat, bekommen, aber den würde ich gerne mal hören. Hallo, liebes Radio Essen-Team. Ich finde es schlimm, dass ihr euch mit an dieser ganzen Fake-News-Geschichte beteiligt. Schaut doch einmal bitte in den Lagebericht vom RKI. Da steht ganz klar drin, dass nicht die Ungeimpften die Pandemietreiber sind, sondern dass sogar 45% Geimpfte Impfdurchbrüche da liegen. Warum wird so eine Scheiße von euch auch noch unterstützt? Dr. Grundmeier, Sie haben das gerade schon ein bisschen angedeutet. Geimpfte liegen auch auf ihren Stationen und das hat Gründe. Und das ist ja auch das, da muss man nochmal einmal wieder zurückspielen, den Film und den Trailer auf Anfang Januar. Wir sind ja angetreten mit sehr guten Impfstoffen, die eben eine Sicherheit bringen von 90% für Tod und schwere Erkrankungen, heißt ins Krankenhaus zu kommen, heißt im Umkehrschluss, dass 10% sterben trotz dieser Impfung und oder ins Krankenhaus eben entsprechend kommen. Und 20-25% für leichte Erkrankungen, also im Sinne eines leichten Infektes oder einer leichten Grippe. Und das ist auch eine ganz schwierige, deswegen ist die Frage so wichtig und so gut am Ende auch, ist ein ganz schwieriger Punkt, weil wir immer von Impfdurchbrüchen sprechen. Das hört sich so an wie Impfversagen oder dass der Impfstoff nicht funktioniert. Ja, er funktioniert sehr gut, aber er funktioniert wie jeder andere Impfstoff nicht zu 100%. Und wir haben natürlich jetzt auch einen ganz technisch-mathematischen Aspekt, dadurch, dass wir immer mehr Menschen geimpft haben und dadurch, wie Dr. Zinn gerade gesagt hat, dass das Virus ja in der Gesellschaft ist, wir noch ganz viele Ungeimpfte haben, zirkuliert es ja entsprechend auch. Und deswegen ist es gar nicht ungewöhnlich, dass eben auch Geimpfte erkranken. Aber wir wissen sicher aus den Zahlen, auch aus den RKI-Berichten, dass die Geimpften eben nicht in der Menge nicht so schwer erkranken und nicht so viele Nebenwirkungen haben. Und deswegen ist das weiterhin ein klares Pro für die Impfung. Also ich bin als Geimpfter nicht 100% sicher vor schweren Verläufen, gerade wenn ich andere Vorerkrankungen habe. Und ich persönlich kenne auch Fälle von dreifach Geimpften, die sich mit Corona angesteckt haben. Also das ist theoretisch möglich. Das ist theoretisch möglich und das ist wiederum ist andersherum. Der Dr. Zehn hat es ja schon angedeutet beim Thema Weihnachtsmärkte, Fußballstadien, viele andere Dinge. Ja, wir hatten ja immer die Vorstellung, wenn wir alle geimpft sind und geboostert sind, dann brauchen wir keine Masken mehr. Ja, die Transmission, die Übertragung des Virus ist weiterhin möglich, auch zwischen Geimpften und zwischen Geboosterten. Wie lange hält jetzt der Impfstoff bei zwei Impfungen etwa an? Es gibt ja nun Untersuchungen und so Kurven. Da ist so eine Untersuchung aus Schweden, die ich gesehen habe, dass das so nach 4 Monaten langsam nachlässt. Kann man das irgendwie so über den Daumen sagen oder ist das wirklich bei jedem Menschen komplett anders? Also es ist tatsächlich bei jedem Menschen anders. Es hängt davon ab, wie alt man ist, wie gut das Immunsystem ist. Wir haben eine Gruppe sehr gut untersucht, das sind unsere Älteren, unsere Senioren, unsere Immunsupprimierten. Da kann man tatsächlich sagen, dass der Immunschutz mit einer Impfung mit Moderna oder BioNTech nach etwa einem halben Jahr deutlich nachlässt. Und damit man kein Risiko eingeht, eben gibt es auch die Empfehlung, dass man alle in der Bevölkerung natürlich mit einer ordentlichen Reihenfolge tatsächlich auch boostert. Da ist eine spannende Frage, die von der Sabrina gekommen ist. Die passt jetzt an dieser Stelle. Hallo, mein Name ist Sabrina Rauch. Ich komme aus Überhohl und mich würde interessieren, ob ich die dritte Impfung, die Booster-Impfung, etwas weiter nach hinten schieben könnte. Aufgrund der Tatsache, dass meine zweite Impfung zwar schon 9 Monate her ist, aber mein Antikörper-Titer noch sehr hoch ist. Deshalb würde mich generell interessieren, wie aussagekräftig da der Antikörperwert ist. Vielen Dank. Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Man muss leider sagen, dass der Antikörper-Titer keine sichere Aussage über einen sicheren Schutz gibt. Also insofern würde ich eher empfehlen, die Zeitkomponente zu nehmen, das heißt nach einem halben Jahr an die Boosterung zu denken, weil wir immer wieder auch Fälle hatten von Menschen, die einen hohen Titer hatten und trotzdem, weil sie zum Beispiel eine Menge Virus abgekriegt haben, dann doch eine Infektion hatten. Deshalb eher die Zeitkomponente als Zeitpunkt zur Boosterung nehmen. Schade, es könnte so einfach sein, denn auch Tanja T. aus Borbeck hat geschrieben, habe einen Titer von über 1400, eigentlich bräuchte ich keinen Booster. Für mich selber bin ich geschützt, also das ist dann nicht so. Ja, das kann man nur unterstützen, was Dr. Zinn gerade gesagt hat, um ein bisschen am nebeligen Abend ein bisschen positive Stimmung auch an der Stelle zu verbreiten. Wir sind auch an dem Thema schon, denke ich, ein Stück weitergekommen. Also wir hatten ja bis vor einigen Wochen noch ganz unterschiedliche Testverfahren, die waren kaum miteinander vergleichbar. Wir sind jetzt in einem Bereich, wo die standardisiert sind, das heißt, wir kriegen jetzt gleichwertige Werte und sind eigentlich auf dem Weg, sind noch nicht dort angekommen, aber sind auf dem Weg, eben diese Frage vielleicht zumindest näherungsweise zu beantworten. Aber dazu muss es sozusagen noch mehr Informationen geben. Aber wir sind in dieser Richtung unterwegs, dass man vielleicht in ein paar Wochen, ein paar Monaten sagen kann, okay, da haben wir vielleicht doch irgendwo einen entsprechenden Wert, den man mit einbauen kann zumindest. Wann frühestens und womit empfehlen Sie den Booster? Also frühestens nach, hieß ja erst nach 6 Monaten, jetzt dürfen Ärzte, glaube ich, auch noch 5 Monaten und ja. Ist der Impfstoff dann egal? Also ich sag mal, mich hat auch jemand gefragt, AstraZeneca hatte ich als erstes, dann hatte ich Moderna, kann ich jetzt BioNTech oder so? Ja, also das ist eine ganz, ganz spannende Frage und da, wir haben das in den Kliniken Essen-Mitte auch, dass jemand sozusagen mit dem Impfstoff 1 geimpft wurde, dann aufgefrischt mit 2 und geboostert soll er jetzt sozusagen mit 3 werden oder ist schon mit 3 entsprechend geboostert. Das bildet sozusagen die unterschiedlichen STIKO-Empfehlungen, die wir über das Jahr hatten und sie sich immer weiter verfeinert haben, ab. Stand heute, das ist der Stand vom letzten Donnerstag, da sind nämlich die entsprechenden STIKO-Empfehlungen nochmal wieder angepasst worden, ist es einmal so etwas weicher formuliert worden, das meine ich jetzt aber positiv, das hilft uns auch in der Praxis, dass man sagt, in der Regel nach 6 Monaten, das können auch durchaus mal 5 Monate sein, in der Regel soll man den Impfstoff verwenden, mit dem man auch primär geimpft wurde. Also man guckt, was war der zweite Impfstoff, Moderna, dann frische ich auf mit Moderna, BioNTech. Und bei Moderna ist es nochmal ganz wichtig geworden, das hat ja auch eine lange Diskussion gegeben, da sagt man in der Tat, wenn ich mit Moderna grundimmunisiert wurde und bin unter 30 Jahre alt, dann empfiehlt die STIKO, und das sehen wir auch in der Praxis als sehr sinnvoll an, dann empfiehlt in der Tat die STIKO bei unter 30-Jährigen eben entsprechend BioNTech. Frank Ludewig fragt, was ist mit den Genesenen? Brauchen die sich nicht impfen lassen oder nachimpfen? Ich denke, dann sollten alle auf das gleiche Level gebracht werden. Ob es hilft, werden wir sehen, schreibt er. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die hat auch die STIKO am letzten Donnerstagabend sozusagen beantwortet. Finden wir als Praktiker auch gut nachvollziehbar. Das ist genau wie der Anrufer gerade gesagt hat. Wir werten vereinfacht gesagt die Infektion wie eine Impfung. Das heißt, wenn ich 2-mal geimpft und 1-mal erkrankt bin, ist das wie 3 Impfungen sozusagen. Und es ist in der Tat so, dass eben diese Konstellation im Augenblick nicht geboostert wird, weil man davon ausgeht, und dafür gibt es viel Evidenz, viele Hinweise, dass eben die Boosterung bereits durch die Erkrankung erfolgt ist. So, eine Frage schaffen wir hier noch bei Radio Essen an unsere 2 Experten. Hören wir mal rein. Guten Tag, Marita Geisler aus Essen-Altenessen. Ich würde gerne wissen, ob nach einer erfolgten Boosterimpfung ebenso wie bei der ersten und zweiten Corona-Schutzimpfung zwingend eine 14 Tage Wartezeit erforderlich ist, bevor man Zugangsberechtigung mit dem Ausweis bekommt. Gibt es da eine Zeit, bis der Schutz irgendwie hochgefahren ist? Da gibt es keine Zeit. Von der allgemeinen Impflehre, sage ich jetzt mal gesehen, muss man sich das hier so vorstellen, dass die Person, die Dame, die angerufen hat, ja bereits 2-mal geimpft ist. Das heißt, sie hat irgendwo einen Antikörpertiter. Und auf diesen Antikörpertiter hinaus wird jetzt geboostert, nochmal geimpft. Das heißt, von diesem steigt es nochmal weiter an. Das heißt, sie hat ja einen Schutz. Erstmal nach unserer Vorstellung hätte sie, insbesondere als junge Frau, hätte sie einen Schutz. Und auf diesen Schutz sozusagen setzen wir oben nochmal etwas drauf. Und das ist auch nicht vorgesehen, dass irgendwie der Impfausweis dann verfällt oder irgendwie eine Sperre eintritt. Und das ist inhaltlich medizinisch, Dr. Zinn, eigentlich auch in unserem Verständnis. Also das Wichtige ist auch bei dieser Pass-App ist man auch bei der dritten Impfung, wenn man die einscannt, ist gleich dunkelblau. Das heißt, das gilt sofort als geimpft und man kommt überall rein. Die Hörerin hatte uns nämlich geschrieben, sie wäre in ein Pflegeheim nicht reingekommen, weil die gesagt hat, nee, da müssen wir erst 2 Wochen warten. Also das ist dann ein Irrtum. Das ist ein Irrtum oder eine interne Regel, aber hat keinen wirklichen Hintergrund. Wir machen eine kurze Verschnaufpause bei Radio Essen, haben die Nachrichten um 9:30, ganz aktuell natürlich, auch mit Themen zu Corona. Und dann geht's weiter im Expertentalk hier bei Radio Essen. Red Shopping Days bei Zurbrüggen. Mit großer Boutique-Sonderaktion. Bis zu 25% auf alles, was in die Zurbrüggen-Tasche passt. Auch auf reduzierte Ware. Außerdem 40% Möbelrabatt auf fast alles. Plus 19% Mehrwertsteuer geschenkt. Sogar auf Z2-Möbel gibt's 10%. Die Red Shopping Days. Jetzt in allen Zurbrüggen-Einrichtungshäusern und online. Der Black Week Sale im Laminat-Depot. Preise so unfassbar tief, dass dir schwarz vor Augen wird. Bis Sonntag. Laminat, Vinyl und Parkett. Bei sofortiger Mitnahme bis zu 50% sparen. Der Black Week Sale im Laminat-Depot. 14 Mal in NRW und online auf laminatdepot.de. Das Laminat-Depot. Fußleisten und Dämmung immer kostenlos dazu. Weihnachten wird heiß mit Erlebnisgutscheinen von grillkonzept.de. Das feurige Kursprogramm vom Steak-Seminar über Burgerkurs bis zu American Barbecue. Verschenke jetzt einen exklusiven Grillkurs von grillkonzept.de. Grillkonzept.de, die Nummer 1 in NRW. Es reicht! Ich will wieder in den Urlaub! Ach, das ist doch zum so eine Nicht fluchen, sondern buchen. Bei Hafermann Reisen. Erleben Sie entspannt und sicher die tollsten Hafermann Reisen. Dank der neuen innovativen Virenkiller, die das SARS-CoV-2-Virus in der Raumluft zu über 99% abtöten. Hafermann Reisen. Aktuelle Angebote in Ihrem Reisebüro und auf hafermannreisen.de. Reise deinen Traum mit Hafermann Reisen. Na, Komm schon, Kleiner. Nee, danke, Mrs. Robinson. Ich gehe lieber zum Renault-Autohaus Dacia. Die verführen mich mit super Preisen und bestem Service. Neu- und Gebrauchtwagen und exzellenter Werkstattservice in Rüttenscheid. Lassen auch Sie sich verführen in der Veronikastraße 11. Renault-Autohaus Dacia. Bester Service garantiert. Erleben Sie ein Konzert und einzigartige Akustik in der Elbphilharmonie. 4 Tage Hafermann-Busreise nach Hamburg mit umfangreichem Programm und Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro und auf hafermannreisen.de. Sie sind doch bestimmt interessiert an intelligenten Anlagestrategien. Nö, ich bin sinteressiert an sinntelligenten Anlagestrategien. Wie? Sinvestieren ist das neue Investieren. Werden Sie Sinvestor und beteiligen auch Sie sich an einer nachhaltigen Zukunft. Mit den neuen Anlagestrategien von DK Investments. Jetzt in Ihrer Sparkasse. Schönen Feierabend. Schönen Feierabend. Schönen Feierabend. Schönen Feierabend. Schönen Feierabend. Schönen Feierabend. Schönen Feierabend. Schönen Feierabend. Schönen Feierabend. Radio erreicht 78% der Bevölkerung. So wie Sie. Klicken Sie auf wirliebenradiowerbung.de. Ruhrgenuss Plus. Für Genießer ein Muss. Der Löwe brüllt wieder. Endlich wieder leckere bayerische Schmankerl. Krosse Haxen, frische Brezen, zünftige Brotzeit und kühles Weißbier. Freut euch auf das gesellige Beisammensein. Der Löwe, das bayerische Brauhaus im Herzen von Essen am Kopfstadtplatz. Die Radiosparbox. Geklickt. Gespart. Es ist 18.30 Uhr. Radio Essen. Die Nachrichten. Mit Julian Schildheuer. Guten Tag. Der geplante Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP könnte den Fraktionen morgen vorgelegt werden. Erst soll aber nochmal verhandelt werden, heißt es. NRW-Gesundheitsminister Laumann hat für morgen strenge 2G-Regeln für den Freizeitbereich angekündigt. Diskos und Karnevalsveranstaltungen dürfen auch nur Geimpfte und Genesene besuchen, aber auch sie müssen dann einen negativen Test vorweisen. Ausnahmen gelten für Menschen, die nicht geimpft werden können. Und damit zu den wichtigsten Nachrichten hier bei uns aus Essen. Eine knappe Mehrheit der Radio Essen-Hörer ist für eine Corona-Impfpflicht für alle. Das hat eine Radio Essen-Umfrage ergeben. Etwas weniger als die Hälfte ist dagegen. Auch in deutschlandweiten Umfragen war zuletzt etwas mehr als die Hälfte der Menschen für die Impfpflicht. Auch immer mehr Politiker fordern sie. Rechtsexperten sagen, dass sie mit dem Grundgesetz vereinbar wäre. Kommt die Impfpflicht, müssten ungeimpfte Menschen zum Beispiel mit hohen Geldstrafen rechnen. Die neuen Niederflurbahnen der Ruhrbahn sind mit einigen Extras ausgestattet. Von außen sehen sie zwar ähnlich aus wie die alten, innen gibt's aber neue Sitze, WLAN und USB-Steckdosen. Damit könnten Kunden zum Beispiel ihr Handy laden, sagt die Ruhrbahn. Insgesamt fahren bald 32 von diesen neuen Bahnen durch Essen. Gerade werden aber erstmal nur 2 getestet. Der Rest kommt dann nach und nach dazu. Die neuen Bahnen kosten insgesamt 90 Millionen Euro, also knapp 3 Millionen pro Fahrzeug. Wieder bekommt ein Essener Sportverein Zehntausende Euro vom Land NRW. Der VfB Frohnhausen bekommt mehr als 46.000 Euro. Damit soll die Tennisanlage des Vereins instand gesetzt werden. Sportvereine bei uns in der Stadt bekommen immer wieder Geld vom Land. Das ist ein spezielles Projekt, um die Vereine besser auszustatten oder Sportanlagen zu modernisieren. Und hier geht's jetzt weiter mit dem Radio Essen Expertentalk und Christian Pflug. Das Wetter. Der Abend wird nicht so kalt wie gestern Abend und Nacht, denn dichte Wolken verhüllen Borbecker Schloss und Burgruine Burg Altendorf. Aktuell in der Stadt 5 Grad und so ähnlich bleibt es. Bewölkt, trocken, auch morgen grau bei 4 bis 6 Grad. Ab Donnerstag geht es allerdings etwas abwärts mit den Temperaturen. Dafür geht es aufwärts auf den Straßen, die Staus sind kürzer geworden, es gibt nur noch stockenden Verkehr. An den üblichen Stellen auf der A40, A52 nicht mehr weiter erwähnenswert. Auf der Gladbecker Straße stockt es auch noch mal ein bisschen. Ansonsten kommt ihr gut in den Feierabend, das wünschen wir euch. Bitte nicht zu schnell, aber wir haben keinen aktuellen Blitzer gemeldet bekommen. Radio Essen, der Talk. Weiter mit unseren beiden Medizinern Andreas Grundmeier und Georg-Christian Zinn. Thema Covid-19, vierte Welle, boostern, impfen und warten, bis alles besser wird. Mein Name ist Christian Pflug und ich frage mich auch im zweiten Teil unseres Radio Essen Interviews, stecke ich mich an und dann gefährde ich vielleicht andere, obwohl ich geimpft bin? Wir kommen gleich zu diesem Thema 2G und 3G und wie kann ich mich jetzt schützen? Müssen wir den Lockdown? Was für Maßnahmen sind gut? Da kommen auch schon Fragen rein. Ich würde aber mit Ihnen beiden gern noch mal übers Impfen reden. Da waren wir noch nicht ganz fertig. Gibt es besondere Empfehlungen für Kinder oder Jugendliche? Kinder dürfen ja noch nicht geimpft werden. Da warten wir auf die STIKO. Aber ab 12 muss man da was beachten oder ist das wie bei Erwachsenen? Nein, muss man nichts beachten. Wichtig ist, BioNTech-Impfstoff ist da der Impfstoff der Wahl. Und ansonsten muss man nichts beachten. Wo wir uns drauf freuen, ist, dass wahrscheinlich in Kürze der Impfstoff bis zum Alter von 5 Jahren noch zugelassen wird. Es dauert bei uns immer ein bisschen länger. Andere Länder sind immer zuerst da. Liegt das daran, dass die STIKO sehr gründlich ist oder zu gründlich? Die STIKO ist sehr, sehr gründlich, ist eigentlich ganz toll, die STIKO, aber ich weiß nicht, ob wir nicht nach der Pandemie mal über Schnelligkeit nachdenken müssen. Wann ist Vorsicht angesagt bei Impfungen? Also das bekommen wir immer wieder gesagt, an welchen Stellen sollte man doch aufpassen und sich erkundigen? Ja, also einmal das Klassische, eine Allergie gegen die Inhaltsstoffe. Jetzt muss man fairerweise sagen, das ist auch mittlerweile in den Hintergrund getreten. Die mRNA-Impfstoffe, also BioNTech und Moderna, sind extrem rein, so nennen wir das. Also sie haben ganz wenige Inhaltsstoffe. Sie haben natürlich Inhaltsstoffe als Stabilisatoren und da wird immer klassischerweise im PEG genannt. Das ist eine Abkürzung für einen ziemlich langen lateinischen Begriff. Das ist aber eine Allergie oder eine Abneigung, die sehr selten nur entsprechend ist. Und wo wir als Praktiker natürlich schon ein bisschen vorsichtig sind, aber auch das lässt sich handeln, sind natürlich Menschen, die stark mit starken allergischen Reaktionen auf andere Impfungen schon entsprechend reagiert haben oder zu allergischen Reaktionen neigen. Ich fürchte, die knallharten Impfgegner hören uns heute bei Radio Essen nicht zu und lassen sich nur schwer überzeugen. Aber der eine oder andere ist ja doch dabei vielleicht und deswegen habe ich eine Bitte an Sie. In kurzen, klaren Sätzen helfen Sie mir jetzt mal zu argumentieren. Wenn ein Impfskeptiker sagt, nee, er will lieber nicht die Spritze im Arm. Also ich gebe Ihnen jeweils einen möglichen Grund, habe ich alles gehört und erlebt und wir haben hier auch Zuschriften zum Beispiel. Ein mir nicht näher bekannter Mensch erzählte mir gestern, seit der dritten Impfung kann er auf einem Ohr nicht mehr hören. Und ich habe hier auch gerade reinbekommen eine Frage von Hörer Martin, der sagt, seitdem ich vollständig geimpft bin, habe ich alle 5 Minuten ein Blitzen auf dem linken Auge von dem Tag der letzten Impfung. Ich höre sowas öfter. Was kann das sein? Ja, das hört man in der Tat öfter. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass eben das etwas ist, was einem auffällt. Man geht ja immer davon aus, dass ich sozusagen eine Impfung bekomme und habe ich gar keine Nebenwirkungen. Wir wissen ja von leichten Nebenwirkungen, die entsprechend auftreten, Rötung und Schwellung eben entsprechend. Um es ganz kurz und knapp zu beantworten, natürlich gibt es solche Nebenwirkungen, aber wenn ich die große Menge angucke, wenn ich sehe, wie viele Millionen wir in Deutschland geimpft haben, dann ist das eben eine absolute Rarität und ist kein Gegenargument, sich nicht impfen zu lassen, auch nicht in der breiten Masse. Kann das auch ein Phänomen sein? Ich kenne das von mir, ich sehe so eine Gesundheitssendung auch immer sehr gerne abends und sehe was über, was weiß ich, Darmkrankheiten und dann habe ich Bauchschmerzen. Also irgendwie, dass ich dann denke, ja, das habe ich auch. Aber ja, das könnte man denken, aber da wäre ich in der Klinik oder auch als behandelnder Arzt wäre ich immer sehr vorsichtig, weil am Ende ist es ja schon so, dass die Menschen das so sehen oder so empfinden. Mhm. Und dann zu sagen, naja, das bildest du dir nur ein, das ist, finde ich, immer sehr schwierig. Ne? Also man muss das schon wahrnehmen, muss das auch ernst nehmen. Es gibt in seltenen Fällen ja auch einen ernsten Hintergrund entsprechend dazu. Das kann man nicht vom Tisch wischen, aber muss es immer noch in einen großen Zusammenhang setzen. Und wie ich eben schon gesagt habe, dieser große Zusammenhang zeigt eben, dass Impfen ist eben in der großen Masse unschädlich und ist sicher. Jetzt kommen wir noch mal zu den kurzen Antworten. Ein Kollege meiner Frau sagt, er hat jedes Jahr das Sportabzeichen gewonnen und er hat ein starkes Immunsystem. Ich glaube, der war auch nie krank. Er muss sich nicht impfen. Also dieses starke Immunsystem habe ich auch, aber da würde ich mich niemals drauf verlassen. Ich habe eine Bekannte, die hat Multiple Sklerose, die fürchtet sich vor einem Schub. Ja, ist berechtigt, dass man da Bedenken hat, aber wir wissen, dass bei MS-Patienten, die sich auch mit ihren behandelnden Neurologen beraten, durchaus ohne Probleme geimpft werden können. Ein ehemaliger Freund, ehemalig sage ich dazu, sagt, er habe das Recht, selbst zu entscheiden, was er sich in seinen Körper spritzen lässt. Was sagen Sie dem? Das ist grundsätzlich richtig, aber da sind wir bei der tiefschürfenden Frage, was ist Impfung am Ende? Am Ende ist Impfung, das muss man mal klar aussprechen, ist natürlich Privatsache auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es auch eine gesellschaftliche Sache oder hat eine Auswirkung auf die Gesamtgesellschaft. Das ist nicht alleine eine Privatsache. Ja, Jedmir Kadrolli bei Facebook hat das auch geschrieben. Diese Wunder-Piekser ist bei einer Bekannten mit Nebenwirkungen ausgegangen und sie wird bestimmt kein zweites Mal nehmen. Er spricht von Menschenrechten. Nur mal nebenbei bin ich selber geimpft, aber noch eine werde ich mir nicht antun. Ich entscheide selbst über meinen Körper und sonst niemand anderes. Das geht in die Richtung, sehr extrem formuliert, aber wir merken, glaube ich, auch, vielleicht sagen wir das an der Stelle, die Diskussion wird immer aufgehitzter. Ja, sie wird immer aufgehitzter und deswegen wollen wir an so einem Abend, deswegen sind wir auch dankbar, Herr Dr. Zehn und ich, dass wir vielleicht ein bisschen Licht in das Dunkle bringen und wir müssen, glaube ich, alle zusammen als Gesellschaft auch mal, das wäre zumindest mein Plädoyer, mal einen Gang zurückschalten und nochmal einmal gucken, worüber reden wir denn jetzt hier konkret und einfach mal die Fakten und die Daten sprechen lassen. So, ich habe noch zwei Sätze, die man auch schon gehört hat. Was antworten Sie? Ein bekannter Fußballer sagt, die Langzeitnebenwirkungen sind noch zu unbekannt, die Impfstoffe sind noch zu neu. Nein, wir arbeiten seit 1998 mit den Messenger-RNA-Präparaten und wir haben 7 Milliarden Menschen bisher geimpft. Also ich glaube, wir haben hinreichende Ergebnisse. Jetzt habe ich noch was aufgegriffen. Menschen wie Sarah Wagenknecht möchten auf einen Totimpfstoff warten. Vorher lassen sie sich nicht impfen. Also da wundert es mich, dass so jemand, der doch bestimmt hochintelligent ist, so eine Äußerung macht, zumal wenn man einen 78-jährigen Ehemann zu Hause hat, der jetzt ganz sicher zu einer vulnerablen Gruppe gehört. Der ja auch geimpft ist, soweit wir mitbekommen und mitgeteilt bekommen haben. Ja, das sind so ein paar Punkte, die vielleicht bei der Argumentation auch helfen und beim Durchblicken. Dann ist noch die Frage, die wir kurz anreißen sollten. Sie sind nicht von der Politik, aber können das vielleicht auch sagen, weil Sie das ja mitverfolgen. Wo kann ich mich denn eigentlich boostern lassen? Das schreibt zum Beispiel Daniel Maron aus Katernberg. Bin Pflegekraft im Pflegeheim, wo die Impfaktion schon war. Da war ich aber krank. Ich würde mich gern nun boostern. Aber ich habe selbst erlebt, ruft beim Hausarzt an und sagt, ja, vor Februar geht da gar nichts. Na, das ist das alte Thema, was wir im Herbst ja auch schon hatten, dass wir auf der einen Seite gesagt haben, die Impfzentren, diese großen Supertanker sozusagen, die sind zu aufwendig, die sind zu schwerfällig, deswegen hat man sie ja abgeschafft. Und jetzt fällt einem plötzlich ein, dass wenn ich doch nicht nur 2 und 10 und 10.000 Menschen impfen will, dass ich dann diese Supertanker in irgendeiner Form doch wohl brauche. Und das ist, glaube ich, wieder ein Punkt, den hat Dr. Zehn eben schon angedeutet. Den haben wir, glaube ich, jetzt dazugelernt. Ein bisschen hart haben wir da einen auf die Nase bekommen, dass es vielleicht doch nicht so clever war, diese Impfzentren vom einen Tag auf den anderen zu schließen. Werner Jahr aus Werden sagt so was Ähnliches, sagt, naja, Hausarzt, die vertrösten einen, die Impfwilligen, und ansonsten steht man in Kälte oder Regen, lange Schlangen vor dem Impfbus. Das ist doch kein niedrigschwelliges Impfangebot. Und er sagt auch, die Wiedereröffnung eines großen Impfzentrums wäre doch gut, um möglichst schnell wieder viele zu impfen. Aber dem können Sie gern was hinzufügen. Ja, zumal wir noch den Aspekt haben, dass wir jetzt eben aus der politischen Richtung den Hinweis bekommen oder dass die Menschen den Hinweis bekommen, ihr müsst euch jetzt alle impfen lassen. Ja, das ist alles notwendig. Und jetzt kriegen wir natürlich etwas auf einen Schlag innerhalb von weniger Tage, was wir am Anfang des Jahres ja mit einer Priorisierungsliste, wir erinnern uns alle noch, mit einer Priorisierungsliste über mehrere Wochen nacheinander abgearbeitet haben. Jetzt gibt es den Hinweis, das können wir alles gleichzeitig machen. Und jetzt erleben wir als Praktiker, dass wir das vielleicht doch nicht alles gleichzeitig machen können. Und Hausärztinnen und Hausärzte erzählen uns auch, wie es ihnen damit geht. Sie sind schon samstags, mittwochabends bis in die Nacht im Einsatz, die Teams auch, und kriegen immer wieder neue. Jetzt war das mit Moderna und BioNTech und diskutieren genau. Ja vor Ort dann die ganzen. Und die Kolleginnen sind da wirklich, da muss man denen auch mal beipflichten. Jetzt bin ich Krankenhausarzt, aber man muss auch nochmal eine Lanze brechen, finde ich, für die niedergelassenen Kollegen. Die sind da wirklich nicht zu beneiden. Jetzt wechseln wir das Thema mal zu 2G, 3G, Ansteckung durch Geimpfte. Wir drei hier im Studio sind geimpft. Reicht 2G in geschlossenen Räumen, wenn wir zusammen sind? Wir haben jetzt Masken auf. Warum? Nein, es reicht nur bedingt. Und man muss ganz klar sagen, wir lernen dazu, dass 2G in geschlossenen Räumen durchaus nicht ausreicht. Gerade wenn es ein kleiner Raum ist, in der Bar etc., das merken wir jetzt gerade. Und insofern muss jeder sich tatsächlich auch überlegen, bin ich sicher, beziehungsweise wo bin ich genau als 2G Gast praktisch. Ja. Das ist noch eine interessante Frage reingekommen. Es herrscht ja in den Räumen in der Regel auch Maskenpflicht. Hörerin Celine hat gesagt, guten Tag, liebes Radio Essen-Team, liebe Experten. Ich habe eine Frage, wann beziehungsweise wird die FFP2-Maskenpflicht eingeführt? Ich habe das sogar gesehen, dass einige da unterscheiden und Sie beide haben mich schon böse angeguckt. Nein, haben Sie nicht, aber weil ich jetzt die OP-Maske aufhabe, damit man mich besser verstehen kann. Die ist ja schon sicher, um einen auch selbst zu schützen. Ja, absolut. Insbesondere, wenn wir das weiterspinnen, was Dr. Zinn gerade angedeutet hat, dass ja nicht nur die eine Person Mund-Nasenschutz trägt, sondern beide, das ist ja das Prinzip, dass beide sozusagen einen Mund-Nasenschutz tragen, dann gehen wir davon aus, dass für die normalen täglichen Dinge, die eben entsprechend anstehen, in der Tat ein einfacher das meine ich positiv, Mund-Nasen-Schutz entsprechend ausreicht. Bei uns ist es eine Berufskrankheit, dass wir im Krankenhaus in bestimmten vulnerablen Gruppen immer arbeiten. Deswegen haben wir, damit wir es nicht dauernd wechseln müssen, zumindest auf meine Person bezogen, tragen wir einfach eine FFP2-Maske. Hier im Studio würde aus meiner Sicht auch ein Mund-Nasen-Schutz ausreichen. Jetzt kommen wir nochmal 2G-3G-Unterscheidung. Da hat Nicole Minklei aus Stoppenberg gesagt, welchen Sinn macht es, negativ getestete Personen auszuschließen, also aus 3G-2G zu machen, die das Virus wahrscheinlich nicht haben. Geimpfte Genesene, die vielleicht den Virus haben, dürfen alles machen, aber Getestete, die negativ sein dürfen, nichts. Wo ist da der Sinn? Also der Sinn ist eher ein politischer Sinn. Man will, mal ganz salopp gesagt, durch diese 3G-Regelung und durch auch, wir hatten die Tests teilweise gar nicht mehr kostenfrei, wirken, dass man sich leichter für die Impfung entscheidet. Das war eine entscheidende Sache. Nebenbei, infektiologisch muss man auch nochmal klar sagen, diese Schnellteste haben nur eine bedingte Genauigkeit. Also wenn ich ungeimpft bin, vulnerabler bin und dann negativ per Schnelltest getestet haben, bin ich zumindest statistisch gesehen wahrscheinlicher doch infektiös als jemand, der geimpft ist. Hörerin Jenny fragt, könnt ihr uns sagen, ab wie vielen Jahren die 2G-Regel gilt? Mein Sohn ist 13 Jahre und jetzt hat er Angst wegen seines Fußballteams, dass er nicht mehr zum Fußballtraining gehen darf. Also die gilt in der Regel Ausnahmeregelungen ab bis zum Jahre 12. Das muss man aber individuell nochmal nachschauen. Das hängt auch von Stadt zu Stadt ab. Meine Jungs sind auch Fußballer. Vielleicht sollte man auch drüber nachdenken, den 12-Jährigen zu impfen. Meine sind es geht. Okay, jetzt haben wir wieder eine Anruferin. Mein Name ist Sylvia Kraft und ich wohne in Frillendorf. Ich würde gerne wissen, wie hoch ist das Restrisiko, sich als Geimpfter, Genesener und Getesteter auf einer Großveranstaltung in geschlossenen Räumen sich mit Corona zu infizieren? Das kann man in dieser Allgemeinheit, Hand aufs Herz, so nicht beantworten. Da kommen, wie Dr. Zinn eben schon angedeutet hat, wirklich, und da will ich gar nicht ausweichen, Aspekte. Ist das eine Freilufthalle? Wie groß ist die Halle? Wie viele Menschen sind da entsprechend? Wie lange halten sich die Menschen da entsprechend auf? Ganz praktisch würde ich sagen, um nochmal Dr. Zinn auch dabei zu flechten, von diesen 3Gs, die die Dame gerade genannt hat, ist das Getestete in diesem Szenario sicherlich das schwächste G. Draußen ist aber auf jeden Fall besser. Ne? Also wir haben gerade, heute kam eine Meldung, Aerosolforscher haben gesagt, also die Weihnachtsmärkte zu schließen war vielleicht gar nicht die beste Idee, weil die Leute jetzt reingehen. Draußen wäre die Ansteckung nicht so schlimm. Sehen Sie das auch so? Ja, das sehen wir genauso. Und das ist natürlich auch, wir wollen uns da jetzt nicht als medizinische Experten aus der Verantwortung ziehen, aber das sind alles Dinge, gerade in den letzten 14 Tagen, die doch stark politisch entsprechend getriggert sind. Da hat man doch jetzt sehr viel Sorge und deswegen würde ich fast sagen, an manchen Stellen schießt man auch ein bisschen im Augenblick übers Ziel hinaus. Das soll nicht bedeuten, dass wir die Sache nicht ernst nehmen. Dr. Zinn hat mit Recht gesagt, wir schätzen das im Augenblick als dramatisch ein. Insofern will ich da auf keinen Fall falsch verstanden werden, aber wir müssen natürlich auch in einer dramatischen Situation immer noch kühlen Kopf bewahren und überlegen, welche Maßnahmen sind wirklich geeignet und verhältnismäßig das Ziel zu erreichen. Frage an den Hygieniker, Dr. Zinn. Hat man neue Erkenntnisse zu den Ansteckungswegen? Gibt es da noch irgendwas Neues? Also wir haben da eigentlich nichts Neues. Im Gegenteil, wir haben jetzt gerade eine sehr, sehr gute Studie aus Großbritannien gekriegt, die nochmal sagten, dass unsere Hygienemaßnahmen AH+L extrem gut sind. Und dann noch die Impfung drauf. Also wir wissen eigentlich genau, was wir tun können. Was können wir jetzt tun? Also jetzt haben wir die Inzidenz in Deutschland bei 400. Sie steigt in manchen Bundesländern noch mehr. Geht es jetzt nur noch mit starken Einschränkungen, Weihnachtsmärkte, Einkaufszentren, Kontakte reduzieren, 2G plus oder was ist die Möglichkeit? Also ohne jetzt wirklich Spielverderber zu sein für die eigentlich sonst sehr, sehr schöne Weihnachtszeit. Ich glaube, wenn wir nicht es schaffen, in der nationalen Anstrengung diese Boosterimpfungen großen Bevölkerungsteilen, wie die Israelis das im Sommer gemacht haben, zugänglich zu machen, werden wir ähnlich wie in Österreich nicht um Kontaktbeschränkungen, Teil-Lockdowns herumkommen. Wie könnte man die Impfquote noch erhöhen? Auch die Erstimpfung, da fehlen ja auch noch 20%. So glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt ist, was Herr Dr. Grundmeier gesagt hat, wir dürfen die Gesellschaft nicht spalten. Und jemand, der noch nicht überzeugt ist für die Impfung, ist jetzt nicht ein schlechter Mensch oder so, sondern wir müssen da dranbleiben. Das heißt, die nicht Überzeugten überzeugen und es gibt da eine Menge, Menge gute Argumente. Andererseits natürlich, ich glaube, ganz wichtig auch diese Boosterimpfung, weil diese Menschen müssen wir nicht überzeugen, da müssen wir eigentlich nur ein logistisches Problem lösen. Radio Essen hat heute auch eine Frage gestellt, eine Umfrage und die gab es ja auch bundesweit über die Impfpflicht. Eine leichte Mehrheit sagt ja zur Impfpflicht, zur allgemeinen Impfpflicht. Dr. Grundmeier, wäre das eine gute Idee? Naja, die allgemeine Impfpflicht ist ja etwas, was wir nur an verschiedenen Stellen kennen. Was wir sehr wohl kennen, ist eben die Impfpflicht in Bereichen, wo wir mit vulnerablen Menschen umgehen, in Altenheimen, in ambulanten Pflegediensten, aber auch in Krankenhäusern. Und es wird ja immer zitiert und ich finde auch, dass es gut zitiert wird, die Masernimpfung. Und da haben wir es ja schon einmal vorgemacht, wie auch, ich meine das ganz positiv, wie geräuschlos, weil alle erkannt haben, wie sinnvoll das ist, wie man das entsprechend einführen könnte. Und insofern, wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, dann bin ich schon ein Freund von einer auf bestimmte Berufe bezogenen Impfpflicht. Jetzt haben wir noch eine Anruferin hier bei Radio Essen. Hallo, ich bin Nathalie aus Bergerhausen und meine Frage wäre, wie kann man jetzt über allgemeine Impfpflicht sprechen, wenn das Coronavirus ständig mutiert und alle Impfungen, die wir jetzt auf dem Markt haben, keinen hundertprozentigen Schutzeffekt zeigen? Wofür ist dann allgemeine Impfpflicht gut? Herr Zinn, ist die Befürchtung berechtigt, dass das Virus noch mutiert? Also es wird ganz sicher noch weiter mutieren. Andererseits muss ich ein bisschen widersprechen. Es gibt keinen hundertprozentigen Impfschutz. Den hatten wir auch nicht, als wir die Impfpflicht gegen Pocken hatten. Trotzdem ist es uns gelungen, die Pocken auf der Welt auszurotten. Also das muss man ein bisschen trennen. Flächendeckende Impfungen helfen, Erkrankungen auszurotten. Welche Folgen fürchten Sie für Menschen, die nicht Corona haben, aber krank sind, habe ich hier stehen. Und ich weiß nicht mehr, was ich damit meine, wenn man so 200 Fragen gestellt hat. Und ich bin nämlich beim Thema Zukunft jetzt zum Schluss eigentlich. Und bin so bei der Überlegung, diese Krankheit hat uns alle erwischt, die Pandemie. Es könnte die nächste Pandemie kommen. Und ich glaube, die Frage geht auch in die Richtung, solange Corona ist, darf man nicht anders krank werden. So hätte ich jetzt die Frage in der Tat auch verstanden. Würde ich mal meine Frage so deuten. Zögern, aber so hatte ich die Frage auch verstanden. Das ist eine ganz wichtige Frage. Und das ist eben das, was wir im Gesundheitswesen alle zusammen, nicht nur bei den Kliniken Essen-Mitte, sondern insgesamt im gesamten Gesundheitswesen eben sicherstellen müssen. Wir müssen auch morgen noch den Motorradfahrer, den Verunglückten, den Mann mit dem Herzinfarkt, die Frau mit der Geburt oder mit irgendwelchen Komplikationen, auch die müssen wir behandeln können. Und wir müssen eben so agieren, dass wir uns nicht sozusagen selbst so schachmatt setzen, dass wir diese Menschen, die ja ganz konkret dann auch da sind, nicht behandeln können. Denn diese Befürchtung, ich habe mich jetzt wieder, also ist ja tatsächlich, ich habe einen Schlaganfall oder ich habe irgendwelche Symptome, ich will aber nicht ins Krankenhaus, da hole ich mir Corona oder die haben keinen Platz und da liege ich auf dem Flur oder so. Ne? Genau, und deswegen muss man sozusagen beides, ja, das ist ja die Herausforderung, beides sicherstellen. Wir müssen einmal die Menschen, die in dieser Stadt krank werden, die müssen das gute Gefühl haben können, dass sie eben entsprechend versorgt werden, dass sie auch entsprechend sicher versorgt werden und andersherum müssen wir eben dann doch für diese Welle, die möglicherweise kommt, vielleicht auch nicht kommt, in welchem Ausmaß sie auch immer kommt, müssen wir vorbereitet sein. Gibt es wirksame Antikörpermedikamente, um einen schweren Verlauf zu verhindern? Man hört von diesen Wundermitteln, die Donald Trump bekommen hat. Werden die mehr eingesetzt? Na, ich selber bin ja Schulmediziner und insofern kein Schamane und kein Wunderdoktor. Ich weiß auch am Ende immer noch nicht, obwohl ich mich dafür interessiert habe, was Donald Trump wirklich bekommen hat. Um Ihre Frage konkret zu beantworten, haben wir sogenannte monoklonale Antikörper, also besondere Antikörper, die wir eben entsprechend auch einsetzen können. Die setzen wir im Augenblick und dafür sind sie auch gemacht und dafür sind sie auch überprüft. Die setzen wir bei Menschen ein im ganz frühen Verlauf, die dann nach einer bestimmten Skala, bei denen wir erwarten, dass sie einen schweren Verlauf bekommen. Und da sind unsere Erfahrungen so, dass sie doch sehr hocheffektiv sind und einen guten Job machen, diese Medikamente. Dr. Zinn, Sie bekommen ein Schlusswort. Gibt es etwas, was Sie aus dieser Krankheit bisher gelernt haben? Ja, gelernt haben wir, dass wir nicht die Pandemie zu Ende ist, wenn wir das wollen, sondern das bestimmt das Virus. Und ich glaube, was wir auch gelernt haben, das müssen wir diesen Winter besonders bedenken, ist, dass das Virus jede Schwäche von uns ausnutzt. Andererseits haben wir ein scharfes Schwert, nämlich die Impfung. Das waren Dr. Andreas Grundmeier und Dr. Georg Christian Zinn live bei Radio Essen im Expertentalk. Wieder einmal zum Thema Covid-19 und natürlich rund ums Impfen und die Aussichten, was uns noch so blüht. Die Sendung ist zu Ende, aber wer nicht alles gehört hat oder beim ersten Mal verstanden hat, kann noch mal reinhören, denn auf radioessen.de stehen schon in wenigen Minuten die beiden etwa gut 20-minütigen Gesprächsteile zum Anhören bereit. Ja, weiter geht's hier mit den Nachrichten um 19 Uhr und anschließend übernimmt Matthias Hensel. Ich bin Christian Pflug, wünsche einen schönen Abend. Die gesamte Sendung könnt ihr jetzt anhören und ich sage nochmal Dankeschön an Dr. Grundmeier und Dr. Zinn. Schönen Abend und ich will gar nicht sagen bis zum nächsten Mal, aber ich fürchte, wir werden uns nochmal hören. Tschüss. Europa kickt hier. Alle Topspiele der UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League. Live auf RTL Plus. Am Donnerstag mit Bayer Leverkusen gegen Celtic Glasgow. Ab 17.30 Uhr live. Für nur 4,99 Euro im Monat. Europapokal auf RTL Plus. Ach, die neue Alarmanlage ist schon installiert? Sogar mit Kameras. Funktionieren die auch, wenn es draußen dunkel ist? Klar, die liefern total scharfe Bilder. Dadurch und durch die Schocksensoren an den Fenstern und Türen entdeckt Verisure mögliche Einbrecher, bevor sie im Haus sind. Verisure, Ihr Alarmsystem mit 24/7 Rundumschutz. Vereinbaren Sie kostenfrei und unverbindlich Ihren Beratungstermin unter verisure.de. Jetzt einfach zu AXA abbiegen und Willkommensrabatt sichern. Wechseln auch Sie zu den Kfz-Versicherungen mit ausgezeichnetem Service und Top-Preisen. Starten Sie jetzt durch bei Ihrem persönlichen Betreuer oder auf axa.de. Wer günstig will, muss Penny. Diese Woche Dallmayr Kaffee Prodomo. 500 Gramm nur 4,49. Und Rotkäppchensekt 0,75 Liter nur 2,59. Erstmal zu Penny. Sie wollen nicht erst am Black Friday sparen? Dann nichts wie los zum Magenta Thursday bei der Telekom. Entdecken Sie von Mittwoch bis Montag Top-Smartphones und jede Menge Aktionsangebote zu Top-Preisen. Schon ab Mittwoch bei der Telekom. Es ist Herbst geworden. Noch streift unser Mercedes-Benz mit guter Bodenhaftung über die meist trockenen Straßen. Aber schon bald werden ihn auch mal Schnee und Eis herausfordern. Also kehrt er instinktiv dorthin zurück, wo seine Reise in die Welt begann. Zum Mercedes-Benz-Partner. Folgen Sie der Natur und buchen Sie jetzt Ihren Räderwechseltermin. Beim Kauf neuer Reifen und Kompletträder von Mercedes-Benz gibt's übrigens den Reifen- und Komplettradschutz für 36 Monate kostenlos dazu. Mehr unter mercedes-benz.de. Cyber Week bei Zalando. Wir feiern mit bis zu 70% auf Streetwear, Winterstyles, Geschenkideen und vieles mehr. Hol dir jetzt die besten Cyberweek-Deals und feier mit uns. Was passiert eigentlich mit Ihrem Sparschwein, wenn Sie eine teure Autoversicherung haben? Das. Und wie hört sich das mit der Coburg an? So. Na, was klingt besser für Sie? Wechseln und sparen Sie jetzt. Coburg. Aus Tradition günstig. Buschi? Wolfuß. Fußball. Stadion? Wurst. Wembley? Tor! Es gibt Dinge, die sind einfach besser zusammen. Wie Spitzenfußball mit Sky und The Zone. Jetzt zusammen auf Sky Q. Mehr auf sky.de. Black Sale bei Hammer. Markenware jetzt radikal reduziert, aber nur bis zum 1.12. Also, nix wie hin. Auch online. Hammer Black Sale. Hammer zu Hause. Leslie Mandoki und seine Soulmates kommen zurück auf die große Bühne und gehen mit ihrem neuen Visual-Album Utopia for Realists im November 2022 auf Deutschland-Tour. Ein Konzerterlebnis der Extraklasse. Tickets jetzt im Vorverkauf. Egal ob Spätschicht oder Couch, wir sind für euch da. Radio Essen. Wir spielen die Hits. It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares baby, I think I wanna marry you. Well I know this little chapel. is it the look in your eyes?